Lass den Kopf nicht hängen, Kleines. Ich weiß, im Moment mag alles trüb aussehen. Aber du darfst nicht verzweifeln. Wir sind hier, um dir zu helfen, alles durchzustehen. Auch wenn ich dich nicht kenne, biete ich dir Freundschaft an. Wenn irgendwem wohl hier gelingt, ein Neuanfang, dann Bell. Nur dir und am Ende bist du.